1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, dass ihr Karneval ganz gut überstanden habt. Schön, dass ihr jetzt eingeschaltet habt hier bei uns. Ja, wir haben eine freie Themennacht und das heißt ja bekanntlich, dass ihr euch hier bei mir melden könnt, wenn ihr gerne reden wollt, quatschen wollt, diskutieren wollt, ganz egal über was. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse lautet wie immer domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist heute Nacht Michael und der ist 16 Jahre alt. Hallo Michael. Hallo Domian. Hallo Michael. Warum hast du angerufen? Also meine Freundin ist schwanger und zwar von mir. Mhm. Wie alt ist die Freundin? 15. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Seit gut 6-7 Monaten. Ja. Und meine Eltern wissen es halt nicht, dass das Kind von mir ist. Mhm. In welchem Monat ist sie schwanger? Im fünften. Wissen die Eltern deiner Freundin Bescheid? Also die wissen es. Die Mutter hat versprochen, sie in allem zu unterstützen. Ja. Und der Vater hat sie zu Hause rausgeworfen. Oh. Also ihr Vater hat sie zu Hause rausgeschmissen und die Mutter sagt, okay, ich helfe dir. Richtig. Und wo ist das Mädel jetzt? Die wohnt bei mir. Ach, die wohnt bei dir? Aber richtig. Und deine Mutter, sieht man das denn noch nicht, dass sie schwanger ist? Also man sieht es schon, ja. Deine Mutter weiß auch, dass sie schwanger ist? Das weiß sie auch, ja. Weiß denn deine Mutter, dass ihr ein Paar seid? Nein, das weiß sie auch nicht. Ach, sie denkt, sie ist irgendwie eine Freundin? Richtig. Ach so. Und wieso hast du das in den letzten Monaten, wenn du sagst, wir sind 6 Monate zusammen, wieso hast du es da geheim gehalten bei deinen Eltern, dass ihr zusammen seid? Das hat folgende Gründe. Meine Eltern sind nicht so für Frühbeziehungen. Ja, sie sagen zu mir, ich soll erst meine Schule fertig machen, meine Ausbildung fertig machen. Ja? Und dann kann ich mich darauf konzentrieren. Und darum habe ich das geheim gehalten. Hast du Schiss gehabt, das zu sagen? Wie? Ich meine, wenn dann jemand ins Haus oder zu euch in die Wohnung einzieht, ist das ja schon sehr privat und sehr intim. Wie verkaufst du das bei deinen Eltern? Sagst du, das ist deine beste Freundin oder? Also ich kenne meine Freundin jetzt seit dem Kindergarten und meine Mutter weiß, dass wir damals viel gemeinsam gemacht haben. Ja? Wir haben vom Kindergarten auf bis heute kennen wir uns halt und darum ist das eigentlich so für meine Mutter kein Thema. Ja, deine Mutter und die Mutter von deiner Freundin, sind die auch so in Kontakt? Die kennen sich, ja. Mhm. Dann ist das doch eigentlich wiederum für die Mutter deiner Freundin eine ganz tolle Sache, dass deine Eltern das Mädchen aufnehmen, oder? Ja, die freut sich sehr darüber. Weil sonst würde sie ja völlig in der Luft hängen, wenn der Vater sie... Was ist denn das überhaupt für ein Vater, der das Mädchen rausschmeißt, nur weil sie schwanger ist? Also der Vater ist Alkoholiker. Mhm. Und ich nehme an, dass das damit zusammenhängt. Mhm. Ich stelle mir das gerade auch sehr schwierig für die Mutter, also für ihre Mutter, dass sie da hin und her gerissen ist zwischen ihrem Mann und dem Kind und dass sie das Kind hat dann gehen lassen, rausgehen lassen. Also die Mutter versucht sich von dem Mann von ihrem Mann zu trennen. Ja. Naja, wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Was dabei rauskommt. Ist deine Freundin das einzige Kind? Ja, sie ist das einzige Kind. Ja. Es ist ja für die Mutter wirklich die Hölle. Ja. Stelle ich mir vor. So, jetzt reden wir über dich und dein Problem. Das ist ja schon eine absurde Situation. Da ist deine Freundin bei euch im Haus. Richtig. Deine Freundin ist schwanger. Und deine Eltern wissen nicht, dass das Mädel schwanger ist von dir. Was denken die denn, von wem sie schwanger ist? Was ist denn die offizielle Version nach außen? Also eine offizielle Version gibt es nicht. Wenn das Thema angesprochen wird, dann wird das Thema entweder kurz und bündig abgehakt. Ja. Oder es wird drumherum gesprochen. Aber haben deine Eltern dich denn nicht gefragt, hey, was ist denn mit dir los? Wer ist denn der Vater? Weißt du das nicht? Haben die dich nicht so gefragt? Ja, die fragen mich schon, aber ich block dann immer ab. Ich sage, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich sage auch, es interessiert mich nicht. Mhm. Aber irgendwann muss ich es meinen Eltern sagen, dass ich der Vater bin. Ja. Die Mutter, wir halten das nochmal fest, ist ja ein bisschen kompliziert der Fall. Die Mutter deiner Freundin weiß ja, dass du der Vater bist. Richtig. Die hat das aber noch deiner Mutter nicht erzählt. Mann, du Mann, da habt ihr euch in was reingefahren. Aber du hast es gerade genau richtig gesagt, Michael. Das geht ja nicht auf Dauer, das geht auch nicht mehr lange so. Es wird gar nicht mehr jetzt so lange dauern, dass du es sagen musst. Du musst es deinen Eltern sagen, Mensch. Und deine Eltern scheinen ja doch sehr nette Leute zu sein, wenn sie ein relativ fremdes Mädchen sogar bei sich aufnehmen, weil sie von zu Hause rausgeschmissen wird. Und wenn sie jetzt noch erfahren, dass sie schwanger ist von dem eigenen Sohn, dann werden die vielleicht erstmal, ja, vielleicht fällt denen, stürzt bei denen erstmal eine Welt zusammen. Aber die werden euch beide ja nicht rausschmeißen, dann hast du Angst. Ja, das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wie meine Eltern reagieren, ob sie es mit Fassung aufnehmen und sagen, okay. Ja gut, Michael, du kennst deine Eltern. Ich kenne die ja gar nicht. Du kannst sie ja besser einschätzen. Die waren bisher der Auffassung, du solltest doch keine Beziehung haben, erst Schule machen. Ist ja auch Blödsinn. Man kann ja beides nebeneinander gut hinkriegen. Du kennst sie ganz gut. Wie würden sie, was ist denn deine Mutmaßung in dieser extremen Situation? Und das ist ja eine extreme Situation. Wie könnten sie möglicherweise reagieren? Was hältst du für am möglichsten? Ja, also da wir damals immer gesagt haben, dass wenn ich mit, also unter 18 Jahren Vater werde, dass dann hier in Toro so ein Heidentheater los wäre, darum schwank ich da. Klar, so theoretisch sagen das Eltern ja auch gerne mal. Aber wenn es dann so hautnah ist und so real alles, bist du ja auch das einzige Kind deiner Eltern? Bitte? Hast du noch Geschwister? Ja. Ja, wie viele? 5 Stück. 5 Stück noch? Ja. Michael, zu wem hast du den näheren, engeren Draht? Zu deiner Mutter oder zu deinem Vater? Zu meiner Mutter. So, dann redest du zuerst jetzt mit deiner Mutter. Hm. Und zwar ganz schnell. Ich glaube, das muss jetzt ganz schnell geschehen. Umso besser ist es für alle Beteiligten. Und ich hoffe mal und gehe davon aus, ich glaube schon, dass deine Mutter erstmal geschockt ist, deine Eltern, aber dass die dann schnell auf den Boden der Realität kommen und gemeinsam mit euch das Beste draus machen. Mhm. Und wenn da schon 5 Kinder sind, dann kommt es jetzt auf einen so einen kleinen Wurm auch nicht mehr an. Wie jung ist dein jüngstes Geschwister? Mein jüngster Geschwisterteil ist 26. Ach so, du bist der Kleinste. Richtig. Ach so, du bist das Nesthäkchen. Richtig. Michael, Mann, freust du dich denn auf das Kind? Ja, ungemein. Auch wenn jetzt alles wirklich sehr früh ist, ne? Ja. Und ihr sehr früh und ohne euch zu schützen und ohne Verhütung miteinander geschlafen habt? Ja, das ist nicht der Fall. Mit Verhütung haben wir schon geschlafen. Habt ihr? Ja, haben wir. Mit Kondom? Richtig. Und dennoch ist es passiert? Ja, und das hat folgenden Grund. Sie hatte Angst, dass ich sie verlassen würde. Und dann hat sie das Kondom vorher präpariert, was ich nicht wusste. Ach. Das hat sie mir hinterher erst gestanden. Ach, das ist ja abgefahren. Ja. Warst du denn nicht sauer? Ich war schon sauer, ja, aber dann habe ich mich doch hinterher darauf gefreut, auf das Kind. Ja. Wäre ich auch sauer im ersten Moment? Stand das denn an, dass du sie verlassen würdest wollen? War da Krise bei euch angesagt? Halbwegs. Ich meine, ihr wart ja da noch gar nicht lange zusammen. 1,5 Monate. Ja eben, wenn ich das so schnell zurückrechne. Ja, aber ich meine, wir kannten uns ja schon urlange vorher. Mhm. So, das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander gelaufen und ein bisschen schräg und blöd gelaufen. Aber nun ist es, wie es ist und nun muss man halt das Beste draus machen. Ne? Und wenn du sagst, ich freue mich darauf und ich stehe dazu und wenn du jetzt deine Eltern noch auf deine Seite kriegst und die Mutter von deiner Freundin ist auch auf eurer Seite, dann werdet ihr alle das gemeinsam irgendwie schaffen. Mhm. So, jetzt möchte ich aber doch noch, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Bist du damit einverstanden? Ja. Dann kann die dir auch noch ihre Sichtweise sagen und dann musst du ran ans Werk und reden, Michael. Mhm. Okay? Ja. Du legst auf, meine Psychologin heißt Heide und die ruft dich gleich an. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. So, meine Lieben, in der Regel weiß ich ja nie, wer hier bei mir anruft. Das ist in 99% der Fälle so. Diesmal weiß ich aber, wer hier bei mir anruft. Ich sehe hier den Namen und weiß auch direkt, wer dahinter steckt. Und freue mich, muss ich sagen, wirklich riesig darüber. Ich begrüße ganz herzlich Maximilian, 22 Jahre alt. Hallo Maximilian. Hallo Domian, hallo. Also, das ist der Maximilian, ihr Lieben, der bei Stefan Raab die Casting-Show, die Ausscheidung gewonnen hat. Ich kriege das mit den Buchstaben nie so zusammen. Sagst du nochmal? SSDFGPF. Ganz genau. So, letzte Woche war die Endrunde. Richtig, ja. Und wir haben alle zitternd vor dem Fernseher gesessen. Erzähl doch mal, wie es für dich so war. Ah, für mich war es unglaublich. Also für die erste Nummer, die ich mir da ausgesucht habe, da bin ich mir nicht sicher gewesen, ob die reicht, unter die letzten drei zu kommen. Ja. Und das hat dann doch ganz gut geklappt. Also das hat man auch, habe ich nachher auf der Statistik auch gesehen. Also wir haben nachher auch diese Zahlen gekriegt, diese Anrufe wir hatten. Mhm. Und da war dann doch ganz sicher. Aber ich war dann trotzdem in der Show sehr, sehr überrascht, dass ich unter die letzten drei gekommen bin. Und als ich dann da saß, dachte ich mir, also ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass Bonita gewinnt, weil ihre Nummer von dem Grand Prix Song doch irgendwie, dachte ich, die Leute mehr bewegt, also rhythmisch vor allem. Ja, also man muss hinzu sagen, für die Leute, die das nicht gesehen haben, die den Steffen Raab nicht verfolgt haben, die ganze Show, dass Steffen Raab für euch oder für den Sieger, jetzt in dem Falle für dich, diesen Song geschrieben hat. Richtig, ja. Und du wirst diesen Song bei der deutschen Vorentscheidung für den Grand Prix präsentieren. Genau. Ne? Und da kommen wir aber auch nur hin, Entschuldigung, dass ich unterbreche, da kommen wir aber auch nur hin, wenn wir in die Charts kommen sind mit dem Song. Habe ich gar nicht so große Bedenken. Ja, das sagen auch alle, haben sie auch nicht so viele. Maximilian, es gibt ja nun wirklich doch eine ganze Menge, wie ich gerade sagte, die nicht immer Steffen Raab gucken und die dich nicht kennen. Deshalb haben wir jetzt einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, nämlich von dem Video, von diesem Stück, und stellen dich jetzt meinem Publikum, die dich nicht kennen, auch mal kurz vor. Hier ist ein Ausschnitt aus deinem neuen Video. Dankeschön. Sensationell, Maximilian, sensationell. Du weißt, ich habe dich ja von Anfang an ganz toll gefunden. Wir haben ja schon einmal hier in der Sendung miteinander gesprochen. Richtig, ja. Ich finde, du hast eine begnadete Stimme. Ich meine, das haben dir 1000 Leute schon gesagt, aber ich Dankeschön. Muss es dann auch nochmal sagen. Das freut mich sehr, danke, vielen Dank. Wahnsinnig, wahnsinnig. Danke, danke. So, was ich allerdings sehr zu kritisieren habe, ist, da kannst du aber nichts für, das ist die Sache von Steffen Raab. Das ist eine deutsche Vorentscheidung. Und da soll derjenige gekürt werden, der unser Land in Europa oder bei diesem Eurovision vertritt. Ich finde, da muss man Deutsch singen. Ja? Ja, das finde ich schon. Da war ich ganz enttäuscht, als der Titel dann auf Englisch kam. Oh, ich schreibe ja selber auch Songs. Ja. Und ich schreibe auch immer auf Deutsch, weil ich habe das Gefühl, dass ich Deutsch viel besser interpretieren kann, als ich das Englisch. Ja, ich würde dich zum Beispiel auch sehr gerne auf Deutsch mal hören, wie das klingt. Also wir haben uns sogar schon überlegt, ob wir als Überraschung, das wäre jetzt natürlich hiermit schon keine Überraschung, eine Strophe auf Deutsch singen. Bitte. Man muss ja auch bedenken, in Deutschland, die meisten Menschen in Deutschland, in Europa sprechen Deutsch als Muttersprache. Mhm. Ne? Warum muss man immer diesem Englisch hinterher hecheln? Ja, stimmt. Das ist unser Land, das ist unser Lied, das wir präsentieren in der Weltöffentlichkeit in Europa. Das muss man Deutsch sehen. Na gut. Ja. Aber das ist natürlich nicht deine Entscheidung. Aber mit der einen Strophe fände ich schon mal einen ganz schönen Kompromiss. Also ich kann nochmal mit Stefan reden. Red mal mit ihm, das wäre sicher sehr toll. Wie findest du dieses Lied? Mir gefällt es wahnsinnig gut. Ja, also wir saßen eines Freitagsabends vor zwei Wochen, saßen wir bei Stefan im Büro und da hat er uns den Song vorgespielt auf der Gitarre und hat uns noch ein bisschen erklärt, wie der entstanden ist. Und da hat er, als er das erste Mal das Du-Du-Du-Du-Du gesungen hat, da habe ich das erste, als es dann das zweite Mal kam, als er uns das vorgesungen hat, da hatten wir alle sofort Lust, richtig mitzusingen. Und mich hat das persönlich so gepackt und ich habe mich schon da so drauf gefreut, den Song mal zu singen, dass ich war ganz überrascht, positiv überrascht von den Harmonien, die er gewählt hat. Ich habe so ein bisschen Sorge, ich finde ihn auch sehr gut, ich habe so ein bisschen Sorge, dass er fast zu anspruchsvoll ist für den Grand Prix. Weiß es nicht. Ich finde, er hat so eine Atmosphäre, also er strahlt so eine Atmosphäre aus, die ganz viele Leute in ihren Bann ziehen, glaube ich. Ja, also deswegen ist, glaube ich, egal wie anspruchsvoll das also am Ende ist. Also ich merke es auch, wir haben ihn gerade nochmal vor der Sendung hier auch nochmal angeschaut, also je mehr und je öfter man ihn hört, das merke ich bei mir auch, desto so harmonischer geht er so rein. Mhm. Und das muss es ja, ne? Das ist ja das Allerbeste für Hit-Qualitäten. Stimmt, ja. Mensch, Junge, jetzt bist du ein kleiner Star schon. Ich weiß es noch nicht, ob man das so sagen kann. Nee, das wollte ich dich jetzt fragen. Ich könnte mir vorstellen, nachdem das jetzt passiert ist, wirst du doch zugeballert mit so auch diese Anfrage hier jetzt bei mir zu sprechen. Aber es ist eine ganz besondere Ehe, muss ich sagen. Das freut mich. Ja, aber dennoch wirst du Auftritte haben, du wirst Interviewtermine haben und hierhin gefahren werden, dahin gefahren werden. Geht dir das nicht irgendwie doch schon auf den Geist irgendwie? Solange alles funktioniert von der Zeit und solange ich jetzt war, ich habe ja Schule noch nie mehr. Also es geht mir nicht auf den Geist, ganz im Gegenteil. Bis jetzt genieße ich das alles noch sehr, aber ich bin ja auch ganz neu in dem Bereich und deswegen, für mich ist es natürlich alles noch ganz... Ja, deswegen frage ich das auch. Wenn man, du bist ja wirklich ganz neu in der Branche auch, dass einen das am Anfang, wenn man dann so hochgeschleudert wird, dass einen das auch erschlagen kann. Ja, also ich hoffe, dass es nie so weit also kommt bei mir, dass ich davon damit erschlagen werde, mit der ganzen Medienpräsenz und so. Wie gesagt, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Also, du wirkst ja so, wir haben uns persönlich ja noch nicht kennengelernt. Nee, leider noch nicht. So aus dem Fernsehen wirkst du für mich auch jemand, der sehr, sehr bodenständig ist und auch so bei sich ist. Und um den man sich eigentlich auch so nicht Sorgen machen muss. Ich hoffe, dass das auch zutrifft. Ich hoffe das. Also jetzt fühle ich mich noch wohl. Jetzt fühle ich mich wirklich noch wohl und hoffe, dass ich jeden Auftritt und alles noch gut meistern kann. Ja. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft so bleibt, dass es nicht noch viel mehr wird. Also jetzt ist schon recht viel. Natürlich, ja. Andererseits, wenn man sich schon in so auf diese Bühne begibt, muss man natürlich auch damit rechnen. Und man hofft es ja insgeheim irgendwie auch, dass man noch weiter und noch höher und noch höher und umso hektischer wird natürlich alles. Wenn du die Vorentscheidung für den deutschen Grand Prix gewinnen solltest, was ich dir von Herzen wünsche, dann geht es natürlich erst richtig los. Ne? Ja, das wird wahrscheinlich schon so sein. Dann geht es erst richtig los. Wer sind eigentlich, man hört immer so Sachen, ich bin gar nicht genau informiert, wer wird noch auftreten bei der Vorentscheidung zum Grand Prix? Scooter hört man immer. Ja, Sabrina Settler, Overground, glaube ich. Ja. Jetzt mehr weiß ich gar nicht. Ich muss mir das nochmal anschauen. Ich habe mich nämlich auf viel zu wenig Zeit, ehrlich gesagt, um mich mit dem Grand Prix zu beschäftigen, obwohl es ja eigentlich nur darum geht. Aber ich habe das noch nicht richtig realisiert und auch noch nicht die Zeit dazu gefunden damit. Gibt es denn überhaupt da so einen ganz normalen Schlagersänger noch, so wie früher? Also ich glaube es nicht. Also bis jetzt habe ich noch von keinem gehört, da die Auflagen ja einfach anders sind. Das ist ja jeder, der jetzt da singt, muss in den Charts gewesen sein. Und Herr Siegel ist auch nicht mehr dabei, ne? Nee. Das ich auch nicht. Gott sei Dank endlich, ne? Die Zeit ist rum, aber wirklich. Wirst du auf der Straße schon angesprochen? Ja, viel. Ja? Viel mehr, als ich gedacht habe. Also ich wurde schon nach der ersten Woche, nachdem ich das Ain't No Sunshine gesungen habe, ich glaube, das war auch, als du mich gesehen hast, da wurde ich schon überall, also wenn ich einmal kurz in Köln einkaufen war, da wurde ich sicher ein, zwei, dreimal angesprochen und jetzt ist es schon ganz anders. Also das glaube ich. Viel mehr. Was ist das für ein Gefühl, Autogramme zu geben? Also so viele Autogramme waren es noch nicht. Aha. Aber das Gefühl, erkannt zu werden, ist manchmal ganz witzig, aber komischerweise, ich verstehe jetzt auch ganz viele Leute, die genervt sein können, wenn man oft erkannt wird, weil wenn man zum Beispiel im Stress ist und durch Köln hetzt und noch tanken muss und das machen muss und das noch vergessen hat und dann angesprochen wird, dann kann es schon ganz nervig sein. Aber im Großen und Ganzen finde ich ganz... Aber man muss aufpassen, Maximilian, wenn man in diesem Gewerbe arbeitet, wenn man im Fernsehen arbeitet, dass man da nicht... Kollegen machen das manchmal, dass sie anfangen zu jammern, ach, diese Menschen, immer dieses angesprochen werden und so weiter. Mhm. Das gehört dazu, ne? Ja, klar, das gehört zu dem Job dazu. Wenn man das nicht mag, dann sollte man nur im Hintergrund arbeiten, ne? Und sich ganz zurückziehen. Mhm. Doch, eben, ich denke jetzt schon noch, dass ich das doch ganz gut finde jetzt. Ja. Es gibt sicher, aber ich kann mir eben genauso gut vorstellen, auch Situationen auf der Straße, wo man einfach nicht angesprochen werden will. Aber das gab es bei mir noch nicht groß. Also. Himmel, die Mädchen nicht schon an? Nein. Wobei, das wird mit Sicherheit kommen. Mit Sicherheit. Aber du bist ja in festen Händen, weiß ich, ne? Ja, das stimmt, ja. War deine Freundin bei der letzten Sendung, bei der Endausscheidung, war auch dabei? Ja, die saß nicht im Publikum, sondern die stand hinter den Kulissen und hat mich immer von der Seite angeschielt. Ach so, du konntest sie quasi, wenn du da hingeguckt hast, konntest du sie sehen. Richtig. Das ist ja süß. Das heißt, ihr habt euch da so ein bisschen Kraft zugebeamt. Ja, und als ich dann durchgekommen bin, dann ging es auch nicht lange, so höchstens eine Minute oder so, dann stand sie mitten da und dann... konnte ich sie gleich in den Arm nehmen. Kurz vor deinem Auftritt bei der Endausscheidung letzte Woche, kannst du da dein Gefühl beschreiben? Ja, also... Warst du bei Sinnen oder warst du völlig nervös? Ich war abartig nervös, also wirklich abartig nervös, weil ich dir vorher schon gesagt habe, nicht wusste, ob ich beim ersten schon so, in die letzten zu den letzten drei komme. Ja. war ich so tierisch nervös auch vom, und wenn man eben so nervös ist, dann konzentriert man sich so dermaßen auf jede Textzeile, dass man voll Angst hat, die weiteren Textzeilen dann irgendwie zu vergessen. Und das passiert dann auch ganz schnell. Ja. Also ich war echt tierisch nervös. Kann man beherrscht man die Stimme richtig, wenn man nervös ist? Ich weiß es vom Sprechen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich auch irre nervös war vor irgendwelchen Auftritten. Und die Stimme aber nicht so im Griff hatte aufgrund der schnellen Herzfrequenz und aber im Singen ist es ja noch anstrengender wahrscheinlich. Also wenn man richtig nervös ist, dann kann es natürlich sein, dass man den einen oder anderen Ton Angst hat, nicht zu treffen, gerade beim Reinkommen. Ja. Aber irgendwie komischerweise, also ganz kurz mal, ich habe auf einer Beerdigung gesungen von einem siebenjährigen Mädchen, also gute Freundin von unserer Familie auch und so, die haben sie den weißen Kindersarg runtergelassen und mir sind wirklich ein Kloß im Hals, jetzt Tränen in den Augen und musste ein Lied singen, ein paar Sekunden und dann auf einmal hieß es ja, jetzt singt noch Max ein Lied für die Kleine, das Lieblingslied von ihr und so. Ja. Und dann hat es angefangen und relativ hoch und ich hatte nicht viel Zeit, mich vorzubereiten. Und ich habe den Ton so reingetroffen wie in meinem Leben noch nicht. Ah, ja. Also es hat wirklich mit Aufregung wirklich gar nicht viel zu tun. Was war das für ein Lied, was du da gesungen hast? Das war eine Ballade von Sascha damals. Ah, ja. Das war einfach das Lieblingslied von der Siebenjährigen. Ja. Und Gott, wie traurig. Ja, war sehr, sehr traurig. Ja. Maximilian, schön, dass du. Ich habe gerade gehört, dass du schon geschlafen hast, ne? Hast du extra Wecker gestellt, um jetzt auf Genau, ich habe Wecker gestellt und das Telefon auf ganz laut und bin dann beim zweiten Klingeln aufgewacht. Also es freut mich sehr, dass du wieder bei mir warst hier in der Sendung. Mich freut auch. Ich drücke dir wirklich tierisch die Daumen, dass du schaffen wirst, dass du uns in Deutschland vertrittst, auch dann mit einer deutschsprachigen Strophe. Ne? Sag dem Stefan mal, dass es wohl irgendwie muss. Was hast du morgen für Termine? Also morgen früh fahre ich direkt um 8.44 Uhr hier weg mit dem ICE nach Köln wieder. Was ist hier? Wo wohnst du genau? Ich wohne unten an der Schweizer Grenze, in Waldshut. In Waldshut, ja. Kennst du das? Ja, klar. Echt super. Ja. Genau. Und dann nach Köln und dann geht's wieder rund. Und dann geht's wieder weiter, genau. Gut. So, dann gehe ich schnell ins Bett, damit du fit bist für morgen. Mach ich. Und wir verfolgen es alle eifrig weiter und drücken wirklich den Daumen. Und ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg, Maximilian. Ja, vielen, vielen Dank. Hast du dein Studio eigentlich oben in Köln auch? Ja. Ja, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, ich würde vielleicht gerne mal vorbeischauen, wenn das... Ja, gerne, sehr gerne. Das arrangieren wir noch. Wir telefonieren mal. Ach, und dann super, machen wir okay, das, ne? Super. Okay, Maximilian. Super, danke. Einen schönen Gruß von meiner Freundin noch. Dankeschön, zurück auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, die Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über was auch immer. Und die Faxnummer ist 0800 220 5051. Hier ist Peter. Peter ist 28. Guten Morgen. Hallo, Peter. Hallo. Ja, hallo, Peter. Weswegen hast du angerufen? Ja, und zwar geht's darum, ich kann keine Kinder zeugen. Ja. Und das hat damit was zu tun, dass meine Mutter war mit mir schwanger. Und hat es dann mit dem Blinddarm gekriegt, wurde unter Vollnarkose gesetzt und da konnte sich mein Körper nicht weiterentwickeln. Also die hat, Entschuldigung, das habe ich gerade akustisch nicht ganz verstanden, die hat eine Blinddarmentzündung während der Schwangerschaft gehabt? Ja, ist richtig. Ja. Und dann wurde es unter Vollnarkose gesetzt. Ach so, und durch die Vollnarkose konnte sich dein Körper nicht weiterentwickeln? Ja, so wurde mir das gesagt. Was bedeutet das? Wie wenig entwickelt ist denn dein Körper? Ich habe weibliche Hormone in mir. Ja. Oder viel mehr weibliche als männliche. Ich höre es auch so ein bisschen an der Stimme. Ja. Die Stimme klingt etwas ungewöhnlich für einen 28-jährigen jungen Mann. Ja, ist richtig. Ja. Also weibliche Hormone, bist du auch irgendwie äußerlich? Sieht man das auch, dass. Nein, deswegen kriege ich Spritzen vom Arzt. Ja. Ich bekomme einmal im Monat Testosteron gespritzt. Ja. Dass mir keine Brüste wachsen. Ach, sonst wäre das so. Ja. Aber der Körper ist insofern normal entwickelt. Du hast einen Penis, du hast Hoden. Nein, Hoden habe ich nicht. Du hast keine Hoden? Nein, deswegen kann ich auch keine Kinder zeugen. Ah ja, ich dachte, du hättest welche und das würde nicht funktionieren richtig, aber du hast gar keine. Nein. Mhm. Mir haben sie mit 16 Jahren haben sie mir Prothesen eingesetzt. Ja. Weil ich da halt nur den Hodensack hatte. Ja. Du hast so kleine Implantate, so kleine Kügelchen, ne? So. Ja. Ja. Das ist richtig. Aber du kannst, du bist fähig zu normaler Sexualität. Ja. Das heißt, du hast eine Erektion, du hast einen Orgasmus. Ja, das habe ich. Das hast du. Mhm. Die Beschwerlichkeiten beschränken sich ausschließlich darauf, dass du regelmäßig diese Hormonspritze bekommen musst. Das ist richtig, ja. Das heißt, wenn du die nicht bekommst, dann, wie gesagt, wachsen die Brüste und der Körper würde sich dann sehr verändern. Genau. Mhm. habe auch keinen normalen Bartwuchs. Ja. Und ja. Ist das für dich sehr schlimm, dass du keine Kinder kriegen kannst? Ja, sehr. Mhm. Also ich leide ziemlich darunter. Ja. Und ich habe ziemlich viele Beziehungen gehabt so und ich habe denen das auch, wenn ich länger mit denen zusammen war, habe ich denen das gesagt, ja, dass ich keine Kinder zeugen kann und, ja, und nach ein paar Wochen haben sie dann auch mit mir Schluss gemacht. Und wie, deshalb? Ja. Ehrlich? Mhm. Was sind denn das für Frauen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Nee, ich weiß es nicht. Es geht doch nicht nur darum, dass man sich fortpflanzt, wenn man zusammenkommt, Mensch. Wenn die sich in dich verliebt hätten, ja, dann geht man doch nicht nur, weil man hört, der Typ kann keine Kinder zeugen. Was sind das für Frauen, Mann? Nee, ich habe auch gedacht, dass man mit denen darüber reden kann, weil ich meine, die waren alle alt genug und ja, ich habe gedacht, dass sie das akzeptieren können, aber ja, war nicht so. Hast du im Moment auch eine Freundin, eine Beziehung? Nein, ich habe ein bisschen Angst davor, eine neue Beziehung einzugehen. Wegen dieser schlechten Erfahrung, die du gemacht hast? Ja. Es gab ich kann es gar nicht glauben, es gab noch keine Frau, du bist immerhin schon 28, kein Mädel, die bei dir geblieben ist, die gesagt hat, ne, ist mir egal. Nein. Ich liebe den Peter und mal gucken. Das gar nicht. Hast du wirklich? Also ich habe mit 20 habe ich eine kennengelernt. Hm? Mit der war ich knapp 6 Jahre zusammen. 6 Jahre? Ja. Ja gut, das ist auch noch eine lange Zeit. Ja, und dann wollten wir auch heiraten. Ja. Und dann, ja, der habe ich aber nicht erzählt, dass ich keine Kinder zeugen kann. Ach so, du warst mit der 6 Jahre zusammen, weil du geschwiegen hast. Ja. Und immer dann, wenn du sagst, dann gehen die Frauen laufen. Ja. So, und dann wart ihr 6 Jahre zusammen und dann? Ja, und dann irgendwann im Laufe der Zeit hat sie mir dann gesagt, von wegen, sie ist schwanger. Und mhm, dann habe ich mich erstmal gewundert, weil ich halt keine Kinder zeugen kann. Dann habe ich sie gefragt, so ja, von wem sie schwanger ist. Ja. Und dann meinte sie ja von dir. Und dann habe ich gesagt, das kann aber nicht sein. Mhm. Weil ich keine Kinder zeugen kann. Das war eigentlich die erste lange Beziehung. Ich muss ja kurz zwischendurch fragen. Ja. Du hast keine Hoden. Nein. Hast du dann hast du doch auch keine Samenflüssigkeit. Nein, habe ich nicht. Aber das muss doch deine Freundin gemerkt haben. Ja, nee. Sie meinte, sie hätte nichts gemerkt. Wie bitte? Ihr seid 6 Jahre zusammen. Ihr habt 6 Jahre Sex miteinander. Und ja, die hat nicht gemerkt, dass du nicht ejakulierst? Nein. Habt ihr aber seltsamen Sex miteinander gehabt? Ja. Aber ja, nee, sie... war nix. Ja, insofern hattest du sie natürlich dann sehr, sehr leicht entlarvt, ne? Dass sie fremdgegangen war. Ja. Und wie hat sich das denn aufgelöst? Dann hast du ihr das alles gestanden oder wie ging das? Ja, dann habe ich ihr erst gestanden und sie meinte dann trotzdem noch, dass sie von mir schwanger ist. Und habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ja, und dann da habe ich sie verlassen. Also da habe ich Schluss gemacht, weil sie mich halt betrogen hat. Mhm. Und in den letzten... Warum hast du denn dieser Frau, das war ja offensichtlich eine enge Beziehung und eine innige, ja, Beziehung, wenn ihr so lange zusammen wart, warum hast du der denn nicht damals schon von Anfang an gesagt, es geht nicht? Ja, weil ich mich nicht getraut habe. Mhm. Und ja, dann habe ich mich bei den anderen, habe ich mich ja getraut, das zu sagen. Ja. So nach einem halben Jahr habe ich denen das dann gesagt. Aber so viele andere können es ja gar nicht gewesen sein, ne? Wenn du 6 Jahre mit ihr zusammen warst, wie viele waren es denn jetzt, die laufen gegangen sind? Sag mir eine Zahl. Also die da laufen gegangen sind jetzt in der letzten Zeit, das waren 2 jetzt. Mhm. Mhm. 2, ja. Mhm. Und davor hatte ich ja auch schon Beziehungen gehabt. Und denen hast du es auch gesagt? Den habe ich auch gesagt, ja. Ja, Peter, das ist natürlich so ein Ding. Das heißt, du musst dich für dein Leben einfach damit abfinden, dass das nicht geht. Ja. Ne? Worüber ich jetzt sehr entsetzt bin, ist die Reaktion der Frauen. Aber sagen wir mal, so viele sind es ja nun auch nicht. Da bist du einfach traurigerweise an wirklich die falschen Frauen geraten. Ja. Ich garantiere, dass du mit Sicherheit Frauen kennenlernen wirst oder eine Frau kennenlernen wirst, die in erster Linie dich erstmal liebt und es, ja, darum geht. Und dass man dann vielleicht gemeinsam überlegt, wenn eine Schwangerschaft erwünscht ist, was man eventuell tun könnte, wie man das machen könnte. Oder wenn ein Kind erwünscht ist, wäre auch eine Adoption, wäre ja auch möglich. Ja, habe ich eh auch gesagt. Oder zumindest, ja, die ich jetzt zuletzt hatte. Mhm. Die wollte ja auch unbedingt ein Kind von mir. Mhm. Dann habe ich sie auch gesagt, ja, wir müssen erstmal ein bisschen warten, bis wir länger zusammen sind. Mhm. Und dann könnte man sich ja mal mit dem Jugendamt oder so in Verbindung setzen, genau, wenn man da ein genau Kind adoptiert. Genau. Es gibt genügend Kinder, die hochglücklich sind oder im Nachhinein glücklich sind, wenn sie in eine Familie kommen und zu Menschen kommen, die sie sehr lieb haben. Ja. Hast du das denn für dich? Es klang gerade am Anfang noch so, dass es dann doch irgendwie ein bisschen zwiegespalten, zumindest klang es mir. Für dich akzeptiert, dass das so nun mal ist bei dir? Ja, am Anfang habe ich schon akzeptiert, aber jetzt finde ich das ein bisschen scheiße, wie das jetzt läuft, weil. Also eher bezogen auf die Frauen. Ja. Aber ich meine, akzeptiert, dass du zeugungsunfähig bist, das meinte ich jetzt damit. Hast du das akzeptiert? Ja, doch, das hast du akzeptiert. Das akzeptiere ich, ja. Ja. So, dann bleibt eigentlich nur die Hoffnung zu sagen, hoffentlich findest du Frauen, die da anders drauf reagieren. Ja. Und die so reagieren, wie die besagten Damen reagiert haben. Sei froh, dass sie weg sind, Peter. Sei froh, dass sie weg sind. Hm. Wirklich. Wenn du so mit anderen Menschen redest, so mit Freunden oder mit Jungs redest, sprichst du das auch offen an oder ist das eigentlich so nie ein Thema? Nee, ist eigentlich nie. Die Einzigen, die das wissen, das sind mein Bruder und mein Cousin und ja, mit meiner Schwester rede ich oft darüber. Mhm. Aber sonst gar nicht. Die äußeren Geschlechtsmerkmale, also dein Penis, ist aber normal ausgeprägt oder ist der auch irgendwie kleiner geraten aufgrund der Vorkommnisse damals während der Schwangerschaft? Nee, der ist kleiner geraten. Ist kleiner geraten. Normal. Mhm. Aber so, dass du damit auch durchaus leben kannst und ja. Durchs Leben kommst. Mhm. Doch. Maximilian, sage ich schon, ich war gerade beim Gespräch vorher. Peter, yeah. Drücken wir mal die Daumen, dass da eine tolle Frau bald auftaucht. Ja. Und mit der du zurande kommst und mit der du dann auch irgendwie einen Weg findest, dass ihr vielleicht euren gemeinsamen Kinderwunsch euch auch erfüllen könnt. Ja, wollen wir hoffen. Ja, ich drücke dir die Daumen, Peter. Ja, danke. Alles Liebe, wiederhören. Ja, dann, Domian? Ja? Dürfte ich vielleicht noch meine Schwester, meinen Bruder und meinen Cousin grüßen? Ist hiermit ja schon passiert. Ja. Okay. Nee, ich wollte... Ja, geht ja. Das? Ja, mach es. Mein Bruder Benjamin Humann, meine Schwester Beate Humann und mein Cousin Dirk Engeldinger aus Fassberg. Na, jetzt haben wir es aber. Nicht noch die ganze Adresse. Nein. Lieber Peter, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Und ein Autogramm hätte ich. Ja, dann leg du bitte auf und rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, super, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir Mittwoch. Viele von euch werden sich fragen, morgen ist Mittwoch. Was hat er morgen für ein Thema? Morgen hat er das Thema Tiere. Morgen haben wir hier das Thema Tiere. Ich als Tierfachmann möchte mich gerne mit euch über Tiere unterhalten. Über eure Erlebnisse, schönen, schlimmen, skurrilen Horrorerlebnisse mit Tieren. Rund um alles, was es um Tiere geht, um das Thema Tiere. Ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen. Um 1 sind wir denn da. Und das Thema heißt ganz schlicht und einfach Tiere. Morgen Thema bei uns. Silvia ist jetzt hier und Silvia ist 44 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Silvia. Schön, dass du da bist. Ja, das weiß ich noch nicht. Ach naja, aber schön, dass wir zumindest reden. Um was geht's denn, Silvia? Ja, ich habe ein Problem, Domian. Und zwar möchte ich mich eigentlich von meinem Mann trennen. Mhm. Wir sind jetzt 26 Jahre verheiratet und mein Mann ist seit 7 Jahren krank. Ja. Mittlerweile auch. Kleine Bitte, Silvia. Du hast, glaube ich, den Fernseher noch, den Ton eingeschaltet. Mhm. Drehen wir den Ton ganz runter. Sonst so? Haben wir technische Probleme, ja. Mhm. Ja? Ja. Seit 7 Jahren krank. Ja. Was hat er für eine Krankheit? Das ist eine Ataxie. Das heißt, das ist eine Krankheit, die das Kleinhirn betrifft. Ja. Mit welchen Folgen? Mit Folgen, die so aussehen, dass seine ganze Motorik, Feinmotorik gestört ist, die Sprache drunter leidet, das Gangbild. Man muss sich das eben halt so vorstellen, angelehnt so an Parkinson. Mhm. Und die Krankheit verschlimmert sich? Die verschlimmert sich zunehmend, weil man die leider zurzeit nicht behandeln kann. Ah. Es gibt also noch keine, Untersuchung gibt es schon, aber noch keine Ergebnisse in der Genforschung. Ja. Woher das kommt, welches Gen dafür verantwortlich ist. Also man könnte es nur per Gentechnik letztendlich irgendwann therapieren, aber soweit ist man noch nicht. Ja, das heißt also, selbst wenn sie das Gen gefunden haben, ist die Frage, ob man es heilen kann, ob man es stoppen kann oder ob man überhaupt was tun kann. Das heißt auch im Klartext, dass jetzt gar nichts gemacht wird. Man lässt die Krankheit sich so entwickeln. Ja, man kann mit Therapien unterstützend behandeln, sprich Krankengymnastik, Logopädie, um da eine Automatisierung reinzubringen. Ja. Wie ist denn die geistige Präsenz? Ist die so nach wie vor wie früher oder lässt das auch nach? Lässt auch nach. Das lässt auch nach. Zwar nicht ganz so rapide wie die Motorik, aber lässt auch nach. Du bist seine Frau, seine Ehefrau und pflegst und betreust ihn. Habt ihr Kinder? Eins. Wie alt ist das? Der ist 24. 24, aus dem Haus schon raus? Ja. Seit 7 Jahren. Das hast du gerade am Anfang gesagt, ich überlege, mich von meinem Mann zu trennen. Ja, und zwar bin ich zusätzlich auch noch Vollzeit berufstätig. Und habe im Endeffekt eigentlich alles am Bein, was eben halt die Familie betrifft. Ja, ich sag mal, die Aufgaben, die ein Mann eigentlich übernimmt, übernehme ich ja jetzt nur mit. Und bin eigentlich nur gefordert, gefordert, gefordert. Und bin nervlich und körperlich auch eigentlich am Ende. Und habe das aber trotzdem immer noch so weiter durchgezogen. Aber jetzt ist ein Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Also seit einem halben Jahr ist der Punkt da, wo ich sage, so kann ich nicht weitermachen. Ich bleibe auf der Strecke. Ja, und damit wäre niemandem gedient. Nein, absolut nicht wem. So, und dann habe ich mich entschlossen, dann auch mal im Gespräch mit einer Ärztin, die dann auch gesagt hat, sie müssen auch was für sich tun. Sie müssen auch an sich denken, weil sonst liegen sie noch eher unter der Erde wie ihr Mann. Ja, ja. Und dann habe ich mich entschlossen, mit meiner besten Freundin, mit der ich mich auch so austauschen kann und auch alles bereden kann, dass wir einmal im Monat uns einen Tag gönnen, wo wir nur wir beiden rausgehen und wo ich auch mal was anderes sehe und nicht immer nur mit Krankheit und Pflichten und allem zu tun habe. Nur einen Tag im Monat? Einen Tag im Monat. Ja. Ganze zwei davon haben wir dann erstmal abgehalten. Anfang Dezember einmal und jetzt letztes Wochenende. Das heißt, im Januar hat es auch nicht stattgefunden, weil es zeitlich wieder bei mir ein Problem gewesen ist. Ja, und das letzte Wochenende, wo wir dann eben halt raus waren, wir waren eigentlich essen und was trinken und das war es dann auch schon. Ja, und das Ende vom Lied ist gewesen, dass mein Mann meinte, aus dem Leben scheiden zu müssen deswegen. Also er hat einen Selbsttötungsversuch unternommen, während du weg warst. Weil er nicht wollte, dass du weggehst. Richtig. So, und ich? Wie hat er es gemacht? Mit Tabletten. Tabletten. Du kamst nach Hause und da lag er da. Und dann hast du ihn in die Klinik bringen lassen. Genau. Und da hat man ihn aber wieder gerettet. Ja, ja. Er liegt auch momentan noch da. Ich habe ja gerade gefragt, wie geistig fit ist er noch? Ist er noch so geistig fit, dass du ihm sogar einen Vorwurf machen kannst? Ja. Das heißt, eigentlich hätte er diese paar Stunden alleine verbringen können. Hätte er. Hätte er. Ja. Er sitzt dann irgendwo oder liegt oder also er brauchte die Hilfe in diesen paar Stunden nicht, wo du dir was gönnst. Nein. Hast du Wut auf deinen Mann? Ich glaube ja. Hat sich das in den letzten Jahren gesteigert, auch sein forderndes Verhalten? Oder war das von Anfang an so, nach dem Motto, ich bin jetzt krank? Nein, das steigert. Das hat sich gesteigert. Das hat sich gesteigert. Es wird also immer mehr. Und ich sag mal, ich muss mich beschimpfen lassen und muss mir Vorhaltungen machen lassen. Und werd also richtig tyrannisiert eigentlich. Also da ist keine Dankbarkeit, kein sich zurücknehmen von seiner Seite aus, dass du das Gefühl hast, er geht auch, ist auch ganz tapfer, damit du mehr Freiheiten hast. Das ist alles nicht der Fall. Nein, absolut nicht. Das Problem ist nur, es merken ja auch andere Leute, ja, die mir sagen, dass er undankbar ist, dass er ungerecht ist. Und ich frage mich manchmal, wenn das umgedreht wäre, wäre er dann noch bei mir? Ja, ich kann nicht seinen Kampf kämpfen. Wenn du bist ja schon sehr weit, wenn du sowas, wenn auch sehr zögerlich formulierst, wie am Anfang, ich überlege, meinen Mann zu verlassen, das ist ja schon, dann ist man innerlich schon ziemlich weit entwickelt. Weil ich kann nicht mehr. Wie würdest du, was für ein Planspiel steckt dahinter? Was käme er dann in ein Pflegeheim oder wie würde das laufen? Ja, das weiß ich noch nicht so genau, ob das ein Pflegeheim wird oder betreutes Wohnen wird, weil alleine bleiben kann er auf jeden Fall nicht. Ja. Hast du so etwas bei ihm schon mal angedeutet? Angedeutet, ja. Dass es so nicht weitergeht. Ich bin kein Roboter, ich bin auch ein Mensch. Aber du hast nicht angedeutet, dass du ihn eventuell verlassen würdest? Noch nicht konkret. Weil ich wollte ihn ja eigentlich auch nicht im Stich lassen. Ja, aber darf ich dir mal was sagen, Silvia? Ich finde ja immer, ich habe immer so hohen Respekt vor Menschen, die für ihre Verwandten, für ihre Lieben, für ihre Partner in sehr schweren Zeiten da sind. Hohen Respekt. Und ich verachte Menschen, die leichtfertig, nur weil es ein bisschen unbequem mal ist, dann Menschen verlassen, denen es schlecht geht. So. Aber ich spüre mit jedem Satz, den du sagst, dass du alles wirklich aus tiefstem Herzen schon gegeben hast. Richtig. Und ich höre aus jedem Satz bei dir raus, dass das mitnichten eine leichtfertige Überlegung oder eine leichtfertige Entscheidung ist, nur damit dir mal wieder, damit du mehr Spaß hast im Leben. Ich höre mit jedem Satz, den du sagst, höre ich, dass du am Ende deiner Kräfte bist. Ich kann auch nicht. Ja, und dass du alles getan hast, was man eigentlich tun kann. Und irgendwann kann man auch nicht mehr tun. Ich finde den Satz von deiner Ärztin sehr richtig. Wenn sie so weitermachen, sind sie vielleicht eher unter der Erde als ein kranker Mann. Ja. Die Insofern. Die Psychologin heute im Krankenhaus sagt auch zu mir, was ist ein Tag im Monat? Ja, gar nichts. Ne? Ich wollte jetzt darauf hinaus, dass ich es moralisch für vollkommen legitim finde, wenn du einen Schritt der Lösung, Loslösung von deinem Mann unternehmen würdest. Ich finde das legitim und ich finde, dass du dir auch da kein schlechtes Gewissen machen müsstest. Ja, und das ist nämlich der Sprich. Ja, ich weiß. Das, selbst wenn man das so entscheidet, hat man immer ein schlechtes Gewissen irgendwie. Aber ich finde, dass du es nicht haben musst. Nee. Ich finde es wirklich nicht. Es ist so sonderbar. Wir haben uns jetzt nur ein paar Minuten kennengelernt, aber ich fühle, dass ich einfach 100% recht habe. Ja, es ist ja auch das Problem, alles, was du tust, wird nicht anerkannt. Das ist alles nicht gut genug und es muss immer mehr gemacht werden und es muss immer besser gemacht werden. Aber dass ich als Mensch auf der Strecke bleibe, ja, abgesehen davon, dass sich sexuell nichts mehr abspielt, aber alles andere ist auch weg. Es wird nicht einmal mehr, dass man mal im Arm genommen wird und gesagt bekommt, hast du gut gemacht oder freut mich, dass du das gemacht hast oder sonst was. Ja. Es passiert nichts mehr. Aber all das unterstreicht ja die Richtigkeit deiner jetzt eigentlich schon getroffenen innerlichen Entscheidung. Oder? Ja, und das ist, ich weiß nicht, ob ich möchte das gerne tun und weiß nicht, ob das richtig ist. Also, ich sage es nochmal, ich glaube, dass es moralisch gesehen richtig ist. So, jetzt muss man aber einen Weg finden, dass du das für dich hinbekommst, dass du das für dich vertreten kannst auch. Und ich glaube, dass du so angeschlagen bist, dass du das gar nicht alleine schaffst. Ich glaube, dass du das nur mit Hilfe wirklich einer Psychotherapie schaffst, mit einer permanenten Therapie. Da würde ich nämlich gerne, dass du jetzt, um auch über diese Therapie zu sprechen, wie man das macht und möglichst schnell macht und so weiter, dass du mit meiner Psychologin jetzt weitersprichst. Was das Grundsätzliche anbelangt, habe ich dir klar meine Meinung gesagt. Eine Schlussfrage noch. Ja. Du hast ein 24-jähriges Kind, sagst du. Ein Junge? Was sagt der dazu? Ich habe also gestern mit ihm bestimmt 2-3 Stunden in der Nacht noch gesprochen darüber. Und der hat mir eigentlich genau das Gleiche gesagt wie du. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Das finde ich auch sehr wichtig, weil er kennt ja die Verhältnisse noch viel besser, als ich sie natürlich überhaupt nicht kennen kann. Liebe Silvia, du legst auf. Mhm. Und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Ja. Und ich wünsche, dass du einen Weg findest, der für dich schlüssig ist und richtig ist und dass du wieder zu Kräften kommst. Ja. Denn das hast du auch wirklich verdient. Nach 7 Jahren hast du es wirklich verdient. Ja. Alles Gute und alles Liebe. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer. Und hier ist Petra und Petra ist 23. Ja. Hallo Petra. Ja, hallo Domian. Und was geht's bei dir? Erstmal bin ich total aufgeregt, tut mir leid. Macht nichts. Okay, und zwar geht es darum, ich hatte eine Beziehung für 2 Jahre. Mhm. Und Vor 2 Jahren oder für 2 Jahre? Für 2 Jahre. Mhm. Ich bin ein Ausländer, deswegen könnte es zu Problematik kommen. Macht nichts. Okay. Okay, und dann, wie gesagt, dann im ersten Jahr lief alles in Ordnung, aber dann im zweiten Jahr war es so, dass der Sex nicht so viel war. Mhm. Das heißt, es war einmal im Monat, wenn überhaupt. Und das war auch, machte gar keinen Spaß und das war nicht wie früher. Und ich habe dann immer ihn gefragt, warum das so ist und aus welchem Grund. Der meinte immer, ich weiß es nicht, ich bin in einer schlechten Phase. Und ich weiß es nicht. Und da habe ich ihn einmal gefragt, ob es vielleicht an meiner Figur liegt. Weil ich dann immer gemerkt habe, dass er wirklich auf andere Frauen so steht, so im Fernsehen oder was weiß ich. Wie sieht denn deine Figur aus? Beschreib dich mal. Ja, das ist so, ich bin 1,70 groß und 73 Kilo. Wie viel? 73? Ja. Ja. Das ist, aber bei mir zeige ich das, oben bin ich dünn, schlank, ich habe Größe 38, unten 42. Da ist. Ah ja. Und ich stehe eigentlich auf das Umgekehrte. Aber mein Problem ist, ich war schon immer so. Als er mich kennengelernt hat und er mich auch toll gefunden hat oder sexy, da war ich auch genauso dick oder dünn. Mhm. Und und ich wollte dich auch damals fragen, bevor ich mich getrennt habe, ob ich jetzt wegen Sex auch die Beziehung beenden kann. Erstmal eins nach dem anderen. Du hast dich also von diesem Mann getrennt. Ja, genau, in Oktober 2003. Im Oktober voriges Jahr. Ja. Mhm. Jetzt ist aber Februar, bald März 2004. Ja. Warum rufst du mich heute noch zu diesem Thema an? Weil ich erstmal mich immer gefragt habe, ob, wenn alles stimmt, ob ich jetzt doch wegen des Sexes meine Beziehung beenden soll. Und Die Beziehung ist doch beendet jetzt. Ja, genau, aber wir haben so 3 Wochen lang nicht miteinander gesprochen. Und dann haben wir dann nochmal Kontakt gehabt, freundschaftlich, aber ich meine, ich habe immer noch Gefühle ihm gegenüber und das gab so eine Phase, ich war so depressiv, ich fühle mich. Moment, also es gibt noch Kontakt zwischen euch immer wieder mal? Ja. Wir halten noch regelmäßig. Regelmäßig. Ja. Die Trennung, halten wir nochmal fest, ist von dir ausgegangen. Ja, und er wollte das gar nicht. Er wollte es gar nicht. Und die Begründung, wie hast du es ihm begründet? Weil es mit dem Sex nicht klappt, weil ich mich nicht mehr als Frau fühle. Ja, das hast du ihm auch so gesagt. Ja, ja. Wie hat er darauf reagiert? Ja, er meinte am Anfang hat er gesagt, lass mir Zeit, vielleicht kommt es noch und so. Und habe ich ihm Zeit gelassen, so mehr über 6 Monate Zeit gegeben. Ich wollte gerade sagen, da war ja viel Zeit, ne? Ja. Aber es hat nicht geklappt. Du hast dich einfach nicht begehrt gefühlt. Nee, gar nicht. Ich fühlte mich gar nicht als Frau. Sogar dachte ich, ich würde auf Frauen stehen, weil ich... Ja. Aber ich stand nie auf Frauen. Ja, in der letzten Zeit, bevor ihr euch getrennt habt im Oktober 2003, wie lange hattet ihr da überhaupt keinen Sex vorher? Jeden Monat nur einmal. Jeden Monat nur einmal, also bis zur Trennung dann auch. Genau, und wenn diesen Sex, das war irgendwie, ich habe das Gefühl, der hat es nur wegen mir gemacht, der hatte keinen Spaß daran. Was natürlich schrecklich ist, ne? Das ist so ein Almosen, ne? Und das ist natürlich für dich super demütigend. Und erniedrigend. So, jetzt ist der Kontakt weiter und der ist auch noch eng, kann man sagen, ne? Der Kontakt. Ja. Er würde gerne mit dir zusammen sein. Nein, nicht mehr. Ach, er will nicht mehr? Nee, der hat mir plötzlich gesagt, ich habe festgestellt, dass ich doch nicht glücklich war in der Beziehung. Ach so. Und ja, aber dann ist die Sache doch klar. Was willst du jetzt noch? Wenn er schon jetzt gesagt hat, nein, dann kannst du doch gar nicht mehr zurück. Selbst wenn du würdest wollen. Ich will auch. Ich habe ihm sogar gesagt, lass uns so eine Affäre machen. Ich will mich begehrt. Ich will es. Ja, Moment. Aber er hat dich ja nicht begehrt. In nur ein dieses letztes Jahr. Ja, gut, aber er hat dich, über ein Jahr hat er dich nicht begehrt. Mhm. Und du hattest damals schon Warnungen gesagt und es hat alles nicht geklappt. Nee. So, und jetzt ist die Situation, dass ihr nach der ein paar monatigen Trennungsphase, dass er ganz eindeutig sagt, nee, ich bin mir jetzt auch sicher, dass das nicht das Richtige war mit uns. Obwohl er sagt, ich hänge immer noch an dir. Na gut. Natürlich hängt man irgendwie an Leuten noch, mit denen man zusammen war. Ne? Aber er hat ja eindeutig gesagt, dass er nicht mehr mit dir zusammen sein will. Hm. Hat er, ne? Ja. Ich fasse nur noch mal so zusammen. Ja, genau. So, und du hast aber die Erfahrung im Nacken, dass er dich nicht begehrt. Wie absurd, dass du jetzt wieder zu ihm willst. Ich habe immer noch Gefühle und ich denke, vielleicht war es von Anfang an falsch, die Beziehung nur wegen Sex zu beenden. Ja, aber offensichtlich war er ja auch nicht glücklich in dieser Beziehung, wenn er jetzt sagt, es war gut, dass wir uns getrennt haben. Das glaube ich ihm auch irgendwie nicht. Ich weiß, oder ich will es ihm nicht glauben. Du willst es ihm vielleicht nicht glauben, weil du die Welt so sehen möchtest, wie du sie gerne haben willst. Ich meine, jetzt sich nochmal an ihn ranzuwerfen, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, wäre ja fatal. Glaubst du denn, er begehrt dich jetzt? Und er sagt dann auch noch, er will mit dir keine Beziehung haben. Da musst du die Finger von lassen, Petron. Er will schon mit mir in Kontakt bleiben. Gut, ja, aber er will keine Beziehung mit dir haben. Aber einmal waren wir so eng und da wollten wir uns küssen, da hat er gesagt, nein, sonst kommen wir wieder in der Beziehung. Das geht nicht. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich ja, vielleicht ist es einfach eine kluge Überlegung von ihm, dass er in dem Moment gleich innerlich Stopp gesagt hat. Komm, gar nicht drauf einlassen. Ich will es eh nicht wirklich. Und dann ist es noch komplizierter, wenn wir uns geküsst haben. Ja, interpretier da nicht so viel rein. Aber er erregt mich, er kommt und küsst mich so. Er erregt dich, aber du ihn nicht. Ja, aber wenn er reinkommt und mich umarmt und so, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe das Gefühl, er macht das absichtlich. Was meinst du, Petra, was Menschen, die lieben oder die gerne geliebt werden wollen von jemandem, was die in die kleinsten Nuancen hineininterpretieren des Gegenüber? Da wird alles wirklich minimal auseinandergefusselt und man denkt, ah, das könnte vielleicht bedeuten und wer weiß, was dahinter steckt. Ich halte mich jetzt mal ganz sachlich an die Aussagen, die du mir erzählt hast. Mhm. Er begehrt dich nicht, er hat dich ein Jahr lang nicht begehrt, das fällt jetzt bestimmt nicht vom Himmel, glaube ich. Und er hat gesagt, er will keine Beziehung. Was für ein unglaublich wichtiger Satz, was für ein fulminanter Satz. Mhm. Da würde ich jetzt an deiner Stelle wirklich mich sehr zurückschrauben. Wenn da irgendwann irgendwie nochmal was werden sollte, dann muss der Schritt von ihm ausgehen. Die Gefahr besteht nämlich, wenn du dich jetzt da reinbeißt und verbeißt, dass du ganz unglücklich wirst und ganz traurig wirst und noch mehr gedemütigt wirst. Aber was ich gerne wissen würde, wollte als jetzt von dir als Mann jetzt gesehen, weil ich habe wirklich wenig Erfahrung in diesem Gebiet. Hm? Warum kommt das so plötzlich? Ich meine, der fand mich schon immer sexy und gut und alles. Warum plötzlich so? Ich verstehe das nicht, wo ich auch mich gar nicht geändert habe. Petra, diese Dinge werde ich in meinem Leben auch nie verstehen. Warum Menschen, ich würde sie auch in mir nicht verstehen, will ich dir auch ehrlich sagen, warum man irgendwie manchmal vielleicht sogar schlagartig die sexuelle Lust an einen Menschen verliert. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist irgend so was Tiefenpsychologisches, ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass man das erklären kann. Aber es liegt ja nicht an, liegt's an mir. Nein, an deiner Person liegt es mit Sicherheit nicht. Es liegt, wie er funktioniert. Darin liegt es, liegt an dir, liegt es nicht. Mach dir bloß keinen Kopf, weil du irgendwie unten ein bisschen weiter bist als oben und so. Das ist es nicht. Nein. Das hätte auch sein können, wenn du aussehen würdest wie eine Schönheitskönigin. Selbst da könnte es passieren. Da meinst du mir immer, ich bin hübsch, aber nicht sexy. Das sagt er immer so zu mir. Mhm. Und das ist so subjektiv und so diffus und so tief in den Menschen verborgen, dass man darüber gar keine Aussage machen kann, warum jemand auf jemand anderen sexuell anspringt und dass das sexuell funktioniert. Ich würde dir raten, würde dir sagen, geh auf Distanz. Das heißt, du meinst, ich soll keinen Kontakt mehr zu ihm haben? Ja, wenn du es aushalten kannst, einen freundschaftlichen Kontakt mit ihm zu haben, dann pfleg ihn, wenn es ein guter Typ ist, netter Kerl. Ja, aber ich will auch nicht, dass er mich nur ausnutzt für diese Freundschaft und wenn er jetzt eine Freundin findet, dann lässt er mich hängen und da habe ich jetzt... Nein, er wird dich dann vielleicht auch nicht mehr hängen lassen, aber dann musst du es halt auch aushalten, dass er eine Freundin hat und du bist nur in Anführungszeichen die platonische Freundin. Wenn du so stark bist, dann mach es. Wenn du aber noch andere Sehnsüchte hast, dann würde ich mich erstmal gänzlich zurückziehen, um erstmal ein bisschen gefestigter zu werden. Und gar nicht ihn drauf ansprechen. So, nein, es ist ja alles gesagt im Prinzip. Ja. Petra. Okay. In diesem Sinne. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Dank. Der Gerd ist hier. Gerd ist 42. 43. 43. Jo. Hallo Gerd, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir ja, schade eigentlich. Ich arbeite seit 11 Jahren in der Nachtschicht. Mhm. Und habe eigentlich pro Tag 3-4 Stunden Schlaf. Mhm. Und habe dann über Tag dann meine 5-köpfige Familie, wir sind insgesamt 6 mit mir, ja, noch zu versorgen. Und so langsam komme ich an meine Grenzen. Es gibt keine Frau. Bitte? Es gibt keine Frau. Doch, meine Frau, die hier ist, über Tag dann auch ab und zu mal am Arbeiten. Ja. Aber in erster Linie, wenn ich aus der Schicht komme, habe ich erstmal die Kinder, weil die Kinder mir sind mir erstmal einfach wichtig, mit denen möchte ich was machen. Und ich bin froh, wenn ich sie sehe. Und ja, das wird mir langsam einfach ein bisschen zu viel. Wie lange machst du jetzt diese Nachtschicht schon? 11 Jahre. 11 Jahre? Ja. Das ist verdammt lang. Ja, das ist... Das ist verdammt lang. Wie alt sind die Kinder, so von bis... 2 bis 18. 2 bis 18, also das ganze Programm letztendlich. Ja, ja, von Pubertät bis Trotzalter, alles dabei. Liegt es an der Belastung der Nachtschicht? Würdest du sagen, wenn du normal tags arbeiten würdest, wäre das alles einfacher zu handeln? Wäre wahrscheinlich einfacher, ja. Aber ich bin in diesem Job schon seit 11 Jahren in der Übernachtung für Obdachlose. Ja. Und das ist schon teilweise ein harter Job. Und da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie zu wechseln? Keine Chance. Gar nicht. Also dafür bin ich schon zu lange hier in diesem Job drin und da habe ich keine Chance. Was machen wir da? Ja, keine Ahnung. Die Lösung, die goldene Lösung wäre natürlich jetzt, wenn man sagen würde, okay, er sucht sich jetzt einen ganz normalen eine Tagesarbeit. Ja, in dieser Region ist das kaum möglich. Man kann froh sein, wenn man in dieser Region hier aus Friesland... Ach, von da kommst du. Mhm. Im dicksten Norden, ja. Bist du Sozialpädagoge, Sozialarbeiter oder was bist du? Ich bin eigentlich im 21. Semester. Ach so. Aber betreust da nachts die Obdachlosen in einem Obdachlosenheim, oder? Bitte? Und betreust nachts die Obdachlosen in einem Obdachlosenheim? Ja, ja. Ja. Mhm. Aber durch die Kinder habe ich mein Studium nie beenden können. Ja. Das ist mir dazwischen gekommen. Ja. Bist aber sicher angestellt bei irgendeinem großen Verband oder bei der Kirche oder bei der Stadt? Kirche. Bei der Kirche. Ja. Mensch, da muss es eine Möglichkeit geben, dass sie dich irgendwo tagsüber in was Adäquates einsetzen. Das ist kaum möglich. Nein. Also, welche evangelische Kirche? Reformiert. Ja, da muss man doch irgendwie was machen können. Mann. Also schade, dass wir nicht länger reden. Ja, das ärgert mich jetzt auch wirklich. Aber wir machen es mal so, wir rufen dich auf jeden Fall gleich nochmal an. Aha. Ne, so machen wir das. Legst du jetzt auf und wir rufen gleich nochmal an. Alles klar. Lieber Gerd, bis gleich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gudrunhausen. Morgen heißt unser Thema Tiere. Ich möchte mich gerne mit euch über Tiere, Tiergeschichten, schöne Geschichten, gruselige Geschichten, grauselige Geschichten unterhalten. Thema Tiere. Ab 0 Uhr sind wir, könnt ihr anrufen und um 1 sind wir hier im Radio bei Swive und im WDR Fernsehen. Da möchte ich mich noch sehr gerne bedanken bei meinen Mitarbeitern von letzter Woche. Es war Freitag irre hektisch, sodass ich das gar nicht machen konnte und möchte es gerne jetzt tun, nämlich bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, Marco Rossler, Malte Imels, Florian Jocham, Corinna Mindermann und Claudia Binsfeld. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht und wir sehen und hören uns morgen wieder zur gewöhnlichen und zur gewohnten Zeit. Bis dahin. Tschüss.